ich einst war und was ich werden wollte. An deinen abwesenden Füßen kaufe ich Granatäpfel. Und obwohl ich wie alle Männer und Frauen die Ambitionen eines Tages erleide, überlebe ich durch deine Verheißungen und Hoffnung. Ein Balsam, der Sünde und Kummer verhindert. Eingeschüchtert von Wissenschaftlern, Bankiers und Kürtisern, die ich mit Wundern und Gedichten widerlege. Denn das Schicksal gehört dir, König der Wahrheit, Anwalt derer, die dich im Gebet erreichen. Schild der Herzen, fern von Intrigen, von Leben, die nach dem Tod weitergehen. Obwohl ich wie alle Männer und Frauen die Ambitionen eines Tages erleide, überlebe ich durch deine Verheißungen und Hoffnung. Ein Balsam, der Sünde und Kummer verhindert. Denn das Schicksal gehört dir, König der Wahrheit, Anwalt derer, die dich im Gebet erreichen. Schild der Herzen, fern von Intrigen, von Leben, die nach dem Tod weitergehen. Ewig hab ich mich nie um Ruhm gekümmert, noch darum, ob die Welt mich liebte.